Gespräch 2. Hier ist Pfleger Norbert von der 2a. Ich rufe Sie wegen Herrn Asnikowitsch an. Er sagt, es sei überhaupt nicht besser geworden mit den Schmerzen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe den Namen des Patienten nicht verstanden. Asnikowitsch, Peter, hatte gestern eine Stabilisierungs-OP der LWS. Was hat er denn schon bekommen? Das komplette Programm nach dem Schmerzprotokoll. Aber Metamizol hat er nicht vertragen. Was meinen Sie mit nicht vertragen? Also die Frühschicht hat mir übergeben, dass der Blutdruck abgerauscht sei. Dann ist es wahrscheinlich viel zu schnell reingelaufen, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall reicht ihm das alles nicht aus. War denn der Operateur heute nochmal da? Ja, vorhin. Operativ wäre alles in Ordnung. Hat er eine Schmerzpumpe?